So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche. Und die beginnt wie immer mit einer freien und offenen Themenrunde. Ihr könnt euch also gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Freie Themennacht, heute Telefonnummer 0800 220 5050, oder mailt uns domian@wdr.de. Hoffe übrigens, dass ihr ein schönes Wochenende hattet bei diesem brillanten Sommer- bzw. Frühlingswetter. Hier ist Thomas. Thomas ist 51. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Lieber Thomas, was ist dein Thema? Domian, ich höre dich so schlecht im Moment. Ich höre dich sehr gut. Ich hatte gefragt, was dein Thema ist. Leg mal los. Also mein Thema ist unter anderem wegen letzter Woche. Hörst du mich? Ich höre dich super. Ja, leg los. Okay, mein Thema ist wegen letzter Woche in der JVA Wuppertal-Ronsdorf. Ja. Mit dem Tötungsdelikt, also sprich Gewalt im Strafvollzug. Ja. Ja, dazu wollte ich sagen, ich war einmal 23 Jahre im Knast wegen dem Tötungsdelikt und einmal 4 Jahre und 7 Monate wegen Raub und noch etliche Sachen. Diese 23 Jahre Tötungsdelikt, Tötungsdelikt klingt immer fast ein bisschen harmlos und sehr juristisch. Was genau hast du getan? Ja, ich habe damals meinen Bruder erstochen. Warum? Hallo? Ja, ich habe dich verstanden. Warum? Ja, ich war damals im Bestattungswesen tätig und dann habe ich einen Arbeitsunfall gehabt, dann bin ich nach Hause gekommen, dann habe ich also im Schlafzimmer so Geräusche gehört, da habe ich gedacht, meine Frau macht sich das selber. Dann mache ich die Tür auf so im Schlafzimmer, dann sehe ich meine Frau unten mit der gespreizten Beine und meinen Bruder oben. Mhm. Dann habe ich die Tür zugemacht, dann bin ich in die Küche gegangen, habe ein Messer geholt und dann ist es passiert und dann habe ich danach auch die Bullen angerufen. Das heißt, du hast deinen Bruder quasi in deinem Ehebett erstochen? Ja, ja, klar, natürlich. Mit wie vielen Stichen? Es weiß nicht. Der Gutachter hat damals gesagt, 18 Stiche waren es, aber ich weiß von 1 oder 2 Stichen, ich weiß es nicht mehr genau. Ist er in dem Ehebett gestorben? Ja, ja, der war gleich tot. Wie hat deine Frau dann in der Situation reagiert? Ja, die hat geschrien, wie man das im Krimi halt auch sieht, ne? Also die hat geschrien und ich bin dann rausgegangen, bin ins Wohnzimmer, habe dann die 110 angerufen und habe das der Polizei gemeldet. Aber die Bullen haben zu mir gesagt, ich soll aufhören, sie zu verarschen. Die kannten mich ja wegen jugendlicher Sachen noch. Und er hat gesagt, naja, das ist ernst und so. Ja, dann sind sie halt dann gekommen und dann haben sie meinen Bruder vorgefunden und mich haben sie dann verhaftet. 23 Jahre hast du deshalb im Knast gesessen. Ich habe damals LL bekommen, ja. Was heißt LL? Lebenslänglich. Ja. Was denkst du heute über diese Tat? Ja, Domian, weißt du, ich kenne ja viele Leute im Knast, die was immer wieder behaupten, wenn ich rauskomme, bringe ich den. Und das sage ich zu den Jungs immer, wisst ihr überhaupt, wie schwer das ist, einen Menschen umzubringen? Ich muss ehrlich sagen, ich träume heute noch davon, zumal das war ja mein Lieblingsbruder. Aber meine Johanna damals war die erste Frau in meinem Leben, was ich hatte. Und kannst du dich erinnern, was du dabei empfunden hast, als du das getan hast? Nein, das ist wie ein Trance gewesen. Also ich war co-abhängig von meiner Frau. Ja, mein Bruder war ja selber verheiratet und hat immer gesagt, was willst du mit der Frau, die ist hässlich? Und dann habe ich gesagt, schön für dich, für mich ist die schönste Frau auf der Welt. Und dann vögelt er mit ihr, also ich weiß nicht. Hätte jetzt ein anderer mit ihr gevögelt, dann hätte ich den anderen in die Zähne rausgewichst. Aber der eigene Bruder, das ist tabu, das geht nicht um ihn. Das heißt, selbst heute hast du für dich noch ein gewisses Verständnis, dass du das gemacht hast? Nein, das rechtfertigt ja absolut nicht. Wie denkst du denn heute darüber? Wenn ich könnte, würde ich es ungeschehen machen, aber ich meine, guck mal, ich erlebe jetzt da, wo ich jetzt wohne, erlebe ich auch ziemlich viel Gewalt und so, ne? Und mich hat jetzt erst am vergangenen Wochenende wieder so ein junger Bursch schon mit Migrationshintergründen bedroht und dann habe ich mich umgedreht, bin gegangen und so, weil ich gesagt habe, lieber drehe ich mich heute um, als ich nochmal was mache, was ich bereuen könnte, also bezüglich solchen Gewalttaten, ja? Also es tut dir aufrichtig leid? Ja, jeder kann sagen, es tut mir leid. Natürlich tut mir das leid, aber das tut mir leid, es ist einfach zu wenig. Okay, verstehe. Ja, Welche Auswirkung hatte das damals auf eure Familie, dieses Verbrechen? Ja, Domian, wir waren nie eine Familie. meine Mutter hat immer gesagt, also die war früher Alkoholikerin und ich habe halt zu Hause gerne ein bisschen rumgestöbert. Wir waren im Heim alle. Dann habe ich zu Hause ein bisschen rumgestöbert und dann habe ich so ein Tagebuch von ihr gesehen. Da hat sie gesagt, ich wünschte, mein Sohn Thomas wäre eine Totgeburt und so. Wir waren nie eine Familie, also ich kenne gar keine Familie. Eine Schwester, also so Diakonie und so Klosterschwestern, das war meine Familie. Die haben mich in den Arm genommen. Und ja, mein Erzieher hat mich zwar auch sexuell missbraucht als Kind mit Lothar zusammen, aber es war... Mit wem zusammen? Mit Lothar. Wir waren damals 6 und da hat der Herr Frosch Nachtdienst gehabt. Und da hat der Herr Frosch den Lothar und mich aus dem Bett rausgeholt und der hat so einen kleinen Pudel immer dabei gehabt, so einen Weißen. Und der Herr Frosch, den hat es, Entschuldigung, wenn ich jetzt so spreche, den hat es geil gemacht, wenn der Ferry, so hieß der Hund damals, wenn er uns quasi unten geleckt hat, also weißt du, ich meine, der Hund, ja. Und da hat der Frosch sich neben hingestellt und hat dann selbst Hand angelegt, da hat es der Schwester Oberin gesagt. Die Schwester Oberin hat gesagt, wir sollen aufhören, so einen Quatsch zu erzählen. Und dann haben sie uns in ein anderes Heim verlegt. Und sie ist dann nicht geglaubt worden. Wie war der Kontakt nach der Tat zu deiner Frau? Ja, ich meine, die hat natürlich unterbunden, dass ich unseren Sohn all die Jahre sehe. Ich mein Sohn ist jetzt 25, ich habe den jetzt 24 Jahre nicht mehr gesehen. Ist klar, ich meine... Hast du danach überhaupt noch einmal mit deiner Frau darüber reden können? Nein. Ich wollte immer wieder meinen Sohn sehen oder Bilder von meinem Sohn haben, wo er noch klein war. Also gemalte Bilder. Mhm. Und dann hat das Familiengericht ihr die Auflage gemacht, dass mein Sohn mir alle 3 Monate ein selbstgemaltes Bild schicken soll, mit Androhung einer Geldstrafe, wenn das nicht passiert und so. Das heißt, du hast deine Frau seitdem auch nie wieder gesehen? Nein. Und den Sohn bis heute nicht? Nein, leider nicht. Ich weiß ja nicht, ich meine, ich bin kein Unschutzengel, Domian, weißt du, aber es ist nicht fair, wenn man irgendwie ein Kind irgendwas erzählt, der Papa hat dies gemacht, der Papa hat das gemacht und nur schlecht machen und der Sohn wächst dann mit diesen schlechten Dingen auf. Das reicht ja schon aus, wenn die Mutter nur die Wahrheit gesagt hat, was der Vater getan hat, sprich, was du getan hast. Aber was sie getan hat, das sagst du nicht, oder? Na, sie hat keinen Menschen umgebracht. Sie hat mich umgebracht. Sie hat dich umgebracht, inwiefern? Ja, indem ich habe ja gesagt, ich war co-abhängig, ich habe die Frau geliebt, abgöttisch. Und in mir ist alles stehen geblieben, wo ich das gesehen habe. Sexuell hat ja alles gestimmt bei uns. Ja, es hat ihr wirklich alles gestimmt. Weißt du, Thomas, das mag ja sein, das will ich gar nicht beurteilen, in welchen Komplikationen du damals gelebt hast, aber du hast eine furchtbare Tat vollbracht, für die es keine Relativierung gibt, finde ich. Die ist schrecklich und dabei bleibt es. Ja, du hast 100%ig recht, Domian. Jetzt hast du, Thomas, dich aber eigentlich gar nicht gemeldet, um über deine Vergangenheit zu erzählen, sondern du wolltest etwas anderes über Knastleben erzählen, oder wie habe ich das gerade verstanden? Ja, wenn du noch ein paar Sekunden Zeit hast, dann erkläre ich dir das. Okay. Und zwar, ich war zuletzt in der JVA Bielefeld-Brackwede 1. Ja. Bielefeld-Brackwede 1 bedeutet geschlossener Strafvollzug. Mhm. Bielefeld-Brackwede 2 bedeutet offener Strafvollzug. Also ich war im geschlossenen. Mhm. In den 4 Jahren und 7 Monaten, was ich in der JVA Bielefeld-Brackwede war, haben sich 4 Leute selbst getötet. Mhm. 3 Leute sind durch schwere Körperverletzung ziemlich verletzt worden. Wer hat da wen verletzt? Ja, die Russen haben einen anderen Russen, weil... Also Gefangene. Ja, die Russen dominieren ja die Drogengeschäfte. Mhm. Ja, also die dominieren, also in der Freistunde gibt es Drogen zu kaufen, dann unter die Dusche gibt es Drogen zu kaufen. Mhm. Und ja, dann hat man mal, meinetwegen, sagen wir mal, 30 Euro Schulden für 3 Bubble, also 3 Mal Supertext oder so. Und auch 30 Euro, weil du irgendwann abhängig wirst, werden 60 Euro, 100 Euro und so weiter und so fort. Dann kann man nicht bezahlen. Okay, ja, dann wird das mit Gewalt gelöst, in Anführungszeichen, das Ganze. Ja, aber sag mal, worauf du hinaus willst. Ja, ich wollte eigentlich erklären, warum so viel Gewalt im Knast, warum so viel Knast, Gewalt im Knast passiert. Ja, das ist eben so, weil eben der Kutschaty, der ist ja öfters in Bielefeld gewesen. Der Kutschaty, er hat immer nur mit den Anstaltsleiter gesprochen und niemals mit... Stopp, wer ist das? Kenne ich nicht. Der Justizminister von NRW, Kutschaty, Thomas Kutschaty. Okay, siehst du, bist du weit besser informiert als ich. Schande über mein Haupt. Ich kenne den Justizminister von NRW nicht. Du bist aber trotzdem super, du begleitest mich all die Jahre, sogar im Knast hast mich begleitet. Okay, aber erzähl mal weiter. Ja, und ich will so sagen, JVA Bielefeld Pragweder gibt es verschiedene Haushäuser. Haus 1 bis Haus 6. Mhm. Ja? Haus 1 ist Wohngruppenvollzug mit drin und dann normaler Vollzug und so weiter und so fort. Haus 4 haben die jetzt seit circa 5 Jahren die sogenannte Entlassungsabteilung aufgebaut. Du wolltest eigentlich sagen, warum so viel Gewalt passiert? Ja, weil es ist ganz einfach, weil die Gefangenen einfach falsch gehalten werden. Ja, denn die Gefangenen, also in Bielefeld-Pragweder zum Beispiel, fallen unwahrscheinlich oft Beamte aus Krankheitsfällen und wegen Überstunden. Mhm. Dann wird abends durchgesagt, Achtung, eine Durchsage, der Sport entfällt heute. Und Sport ist die einzige Möglichkeit im Knast, wo du deine Aggressionen abbauen kannst. Mhm. Ja, dann fällt er eine Woche, zwei Wochen und so weiter und die Gefangenen sind nicht ausgepowert. Dann sagst du nur ein falsches Wort, kriegst du einen auf die Fresse. Mhm. Wie wäre das zu lösen, das Problem? Oder zu verbessern zumindest? Ja, ich war damals GMV-Sprecher, das heißt Gefangene mit Verantwortung. Und dann haben wir das immer mit den Anstaltsleiter besprochen, haben wir gesagt, es muss einfach mehr Freizeitaktivitäten her. Mhm. Und dann hat der Anstaltsleiter immer gesagt, wie soll das gehen, wenn das Personal fehlt? Mhm. Es ist die Sicherheit und Ordnung an oberster Stelle im Strafvollzug. Und wenn eben Personal fehlt, dann fallen diverse Sachen aus. Und der Gefangene wird aggressiv. Okay, ja? Und die Knäste sind immer voller und das Personal mangelt, an Personal mangelt es an jeder Ecke. Ja, klar. Und was mir halt unwahrscheinlich leid tut, der Anstaltsleiter schränkt immer wieder Sachen ein im Strafvollzug. Mhm. Und der kleine Beamte darf quasi immer seinen Kopf hinhalten. Mhm. Wenn der Blaualarm losgeht, Blaualarm heißt also, dass Schlägerei ist im Knast irgendwo, dann kommen Beamte, normale Beamte gerannt, ja, und gehen auf die Gefangenen los und der Anstaltsleiter versteckt sich. Ja, es sind auch oftmals schon Beamte verletzt worden. Ich glaube, darüber müssen wir noch öfter und ausführlicher sprechen. Jetzt rennt uns unsere Zeit erstmal ein bisschen weg, Thomas. Nehmen wir das mal so als Anregung deinerseits. Vielen Dank dafür. Ja. Und ich hoffe, dass du jetzt ein solides Leben führst und gut dastehst. Ist das so? Nee, ich habe nächste Woche schon wieder Gerichtsverhandlungen, weil ich schon wieder Scheiße gebaut habe. Okay, das wäre das nächste Thema. Können wir jetzt leider nicht vertiefen. Alles klar, Tom. Dann danke ich für deinen Anruf. Ey, den Elk hast du immer noch, ne? Den hast du damals von der Hella von Zinne bekommen. nee, den habe ich von einem Kollegen von Roland Lohr bekommen. Ach so, aber da war mal was gestanden von Hella von Zinne oder Dirk Bach. Irgendwas war da mal gestanden. Ist schon länger her. Alles lieber Thomas, alles Gute. Dir auch, Domian. Danke, ciao. Jetzt hat Thomas mich aber kalt erwischt. In der Tat kann ich nicht alle Minister in Nordrhein-Westfalen nennen. Kann ich nicht. Ist sicher ein Manko und das muss man irgendwie versuchen aufzuholen. So, hier ist Marvin. Marvin ist 27. Guten Morgen, Marvin. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Marvin. Hallo. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, es geht darum, es ging ja in deiner letzten Sendung einmal um das Thema Selbstmord. Mhm. Ja. Wobei ich immer darauf Wert lege, das nicht Selbstmord zu nennen, weil das eine Wertung ist, sondern Selbsttötung. Ja, die Sache ist halt so, ich nenne es extra Selbstmord, weil ich denke, dass eine Wertung nötig ist. Aber Mord bedeutet ein niedriger Beweggrund. Aber erzähl mal, sag erstmal weiter, was deine Position ist. Meine Position ist, dass Selbstmord eigentlich das Schlimmste ist, was man sich selbst antun kann. Warum? Und es ist halt so, ich verfolge halt deine Sendung und ich habe schon öfters erlebt, dass du zum Beispiel Alkoholiker und Drogensüchtigen gesagt hast, sie sind Jammerlappen, weil sie keinen Entzug machen wollen. Und wenn du dann gleichzeitig Selbstmord als okay hinstellst, dann finde ich das ein bisschen, Naja, jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Als okay hingestellt habe ich das nicht. Ich habe gesagt, dass lass mich das kurz mal erklären. Ich habe gesagt, dass es in bestimmten spezifischen Situationen, vielleicht in finalen Phasen der Lebensentwicklung verständlich ist, wenn Menschen das tun und man sollte nicht darüber urteilen. Das habe ich gesagt. Ja gut, aber ich meine, du urteilst ja auch über Alkoholiker und Drogensüchtige. Im Sinne ihres Lebens, dass sie wieder ein gutes Leben führen sollen. Es geht ja darum, dass sie letztendlich aus der Problematik heraus wollen und auch sollen. Aber lass uns mal über die Selbsttötung reden. Was ist dein Hintergrund, dass du das so streng ablehnst? Gute Frage. Ja, bist du sehr religiös zum Beispiel gebunden? Nee, ich bin überhaupt nicht religiös. Ich bin eigentlich Atheist. Ja. Und ich bin auch ausgesprochen links eingestellt. Dann wundert mich deine Position umso mehr. Okay. Wir hatten doch zum Beispiel vorige Woche den Fall, da sind wir bei der Sterbehilfe oder bei der Selbststerbehilfe. Es war eine Anruferin hier, die final erkrankt war. Und ja, ich sag's nochmal für die anderen Zuschauer und Zuhörer. Die sagte, dass sie eigentlich sich das Leben nehmen möchte, um die letzten Schritte, die ausgesprochen leidvoll sein werden, nicht mehr gehen zu müssen. Und sie sagte, ich kann das nicht, weil ich Christin bin. Warum, ja. Warum sollte deiner Meinung nach diese Frau das nicht machen? Ich sag dir mal so, also wenn ich jetzt Krebs hätte, dann würde ich sagen, Krebs, okay, es kann sein, dass ich den Kampf gegen dich verliere, aber ich werde dir den Sieg so schwer wie möglich machen. Das ist sehr schön gesagt. Das ist sehr schön gesagt. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Hospiz oder auf einer Palliativstation warst und du gesehen hast, wie Menschen unter Umständen in ihrer letzten Lebensphase leiden. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Hast du schon mal gesehen? Ich muss zugeben, das habe ich noch nicht gesehen. Ich denke aber, natürlich leiden Menschen, die sterben müssen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, Menschen möglichst schmerzfrei zu halten. Ich sag mal, da gibt es die Grenzen. Auch da gibt es die Grenzen der Medizin. Es gibt Krankheitsentwicklungen, gerade im Krebs, im Bereich der Tumorbildung, wo keine Schmerzmittel mehr anschlagen. Warum? Ich kann das ja für dich verstehen, Marvin, wenn du, aus welchen Gründen auch immer, das ist, liegt mir ja gar nicht, ist gar nicht meine Sache, diese Beweggründe zu beurteilen. Dass, wenn du das für dich entscheiden würdest, für mich wäre das nie eine Option. Dann ist das ja völlig in Ordnung. Aber warum sagst du, das sollte für keinen Menschen eine Option sein? Ich denke einfach, dass das ganze Leben, also im Grunde ein Kampf ist. Und wenn man sich selbst umbringt, dann gibt man auf. Ja, aber haben nicht unter Umständen Menschen auch das Recht, irgendwann vielleicht mal aufzugeben, wenn es nicht mehr geht? Also ich sag mal so, das Recht haben sie sicherlich. Und ich bin ihnen auch nicht böse, wenn sie das machen. Du bist ein Linker, sagst du, von der Ideologie her, von der Weltanschauung. Für links denkende Menschen, zu denen ich mich auch zähle, gehört Selbstbestimmung zu den wichtigsten Grundrechten des Lebens. Ja gut, aber es gibt ja auch Menschen, die in unserer Gesellschaft verachtet werden und aus diesem Grund Selbstmordgedanken haben. Und da sage ich dann einfach, bevor ihr das akzeptiert, dass ihr verachtet werdet und sozusagen euch dann deswegen umbringt. Ich glaube, wir beide sind uns völlig einig, dass man natürlich erstmal alle, gerade als Außenstehende, als Gesellschaft, als Freunde, als Bekannte, alles tun müssen, um Menschen, die in einer solchen Notlage sind oder in einer solchen Phase sind, zu helfen. Da gebe ich dir völlig recht. Natürlich, in jeder Facette. Aber es bleibt ein gewisser Bestandteil bleibt übrig von Menschen, da kann man nicht mehr helfen. Und das muss man akzeptieren, finde ich, wenn die dann sagen, ich will nicht mehr. Ja gut, ich meine, dass Menschen wirklich komplett schmerzfrei gehalten werden, das dachte ich bisher. Das wusste ich bisher auch noch nicht. Also gut, wenn Menschen wirklich furchtbare Schmerzen haben. Schau mal an, wir hatten ja den großen, den furchtbaren Fall von Robert Enke vor ein paar Jahren. Ja, kenne ich nicht, aber... Berühmter Fußballspieler, der Selbsttötung, ja. Sich vor einen Zug geschmissen hat. Und ach ja, das war Depression. Ja, genau. Wobei das ist wieder was anderes, das ist dann ja kein körperlicher Schmerz. Nein, natürlich nicht. Es gibt auch den seelischen Schmerz. Und sicherlich hätte man vielleicht ihm helfen können, vielleicht, aber offensichtlich war er so abgekapselt und hat keine Signale nach außen gegeben, dass er in seiner Not zu diesem schlimmen Schritt sich entschieden hat. Und ich möchte wirklich nicht im Nachhinein über diesen Mann urteilen, so wie über 1000 andere Menschen, die sich das Leben nehmen, möchte ich auch nicht urteilen. Obgleich, vielleicht man hätte ihm helfen können, vielleicht. Aber natürlich, hör mir mal zu. Also ich möchte auch nicht über den urteilen und ich werfe ihm das auch in keiner Weise vor. Aber ich finde, gerade bei depressiven Menschen, dass man sie notfalls auch mit Gewalt daran hindern sollte, sich selbst umzubringen. Naja, das wird ja oft gemacht. Kann sich ja auch noch ändern. Ja, das wird ja oft gemacht, dass Leute eingewiesen werden in die Psychiatrie. Und aber auch, jetzt gehen wir mal noch einen Schritt mehr ins Abstrakte. Ich finde auch, dass ein Mensch, der körperlich gesund ist und der für sich aber entschieden hat, dass für ihn das Leben nicht mehr lebenswert ist. Und wenn dieses wirklich entschieden ist, tiefgründig entschieden ist, auch das Recht dazu haben sollte, so einen Schritt zu machen. Ja gut, aber dann denke ich, irgendwie ist das ja auch ein bisschen menschenverachtend. Warum? Ja, ein Mensch hat Probleme und man denkt dann, es ist okay, wenn er sich selbst umbringt. Ich finde das moralisch nicht okay. Naja, ich habe ja gerade gesagt, wenn es wirklich Problemfälle sind, wenn Depressionen vorliegen und so, sollte man unter allen Umständen natürlich helfen. Ja, aber es gibt sicher absolut erwachsene Menschen, die komplett bei Sinnen sind, die keine Depression haben, aber für die das Leben nicht mehr lebenswert ist, aus welchen Gründen auch immer. Dann muss man alles dafür tun, dass sie das Leben wieder lebenswert finden. Nein, ich würde es mir verbieten. Wenn ich in einer solchen Situation wäre, würde ich nicht gerne zugequatscht werden von außen. Okay. Und dass mir jemand da etwas vorlegt, was ich nicht mehr will. Wir reden jetzt über eine Promillzahl von Menschen. Wir reden so differenziert, um zu sehen, wie kompliziert das Thema ist. Dass man mit dem Urteilen, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein muss. Aber Marvin, du hast deine Position völlig zu Recht hier kundgetan und sicher im Namen von vielen Menschen gesprochen. Insofern danke ich dir sehr herzlich, dass du angerufen hast. Das ist ja halt auch ein schwieriges Thema. Und da haben ganz verschiedene Menschen ganz verschiedene Meinungen zu. Und das ist ja auch in Ordnung so. Ich danke dir für deinen Anruf und für dein Engagement, Marvin. Entschuldige. Okay. Lieber Marvin, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Und hier ist Ronny. Ronny ist 33. Guten Morgen, Ronny. Guten Morgen. Guten Morgen, Ronny. Weswegen rufst du an? Also, und zwar habe ich, also ich weiß nicht mehr weiter, ich habe eine Frau kennengelernt. Ja. Mit März. Und im März, in diesem Jahr? Ja, genau. In diesem Jahr. In der Klinik, wir sind bei der Therapie. Und was für eine Therapie ist das? Das ist eine Therapie gegen Depressionen, das ist eine Tagesklinik. Okay. Und da haben wir uns kennengelernt und ja, das haben sich halt ziemlich schnell Gefühle entwickelt. Ne, wir haben uns auch verliebt miteinander und so. Das Problemlos war, sie war quasi eine Beziehung. Also das heißt Beziehung, sie wollte Schluss machen, aber ihr Freund hat es nicht zugelassen. Was heißt denn quasi Beziehung? Also ist die mit dem Mann schon lange zusammen? Ja, das geht jetzt in das siebte Jahr rein. Siebte Jahr schon? Ja. Kinder im Spiel? Zwei Kinder hat sie von ihm. Ja. Das dritte war unterwegs, aber das hat sie vor kurzem verloren gehabt. Ja. Ist sie in deinem Alter? Nee, sie ist 24. 24 und ist 7 Jahre mit dem Mann schon zusammen? Ja. Und wohnen natürlich auch zusammen? Ja, er hat zwar eine eigene Wohnung, ist da aber nie. Ja, okay, erzähl mal weiter. Ja, auf jeden Fall haben wir uns miteinander verliebt, haben uns auch ein paar Mal getroffen und so. Oh. Und auch miteinander geschlafen. Mhm. Und dann hat sie das irgendwann gestanden. Sie hat gesagt, sie möchte, dass er auszieht. Mhm. Und sie möchte von ihm trennen. Sie hat auch alles erzählt, ne, dass sie mit mir geschlafen haben, dass sie mich liebt und so. Hat er nicht akzeptiert, hat gesagt, ich werde mich kämpfen, ich möchte nicht, dass du gehst und alles. Und dann hat er auch das seinen Freunden erzählt. Also, bevor du das weiter erzählst, wie hat er denn auf sie reagiert? Ich habe es gar nicht verstanden. Er will um sie kämpfen? Ja, ja, er will um sie kämpfen. Okay, okay. Mhm. Aber sie, das hat er schon öfters gesagt, ne? Mhm. In den ganzen 7 Jahren. Er hat sich nie geändert, nie. Er hat so viele Chancen gekriegt, hat sich nie geändert und sie hat auch keine Lust mehr. Sie kann nicht mehr. Und sie war auch das dritte Mal schwanger von ihm. Mhm. Und hat auch gesagt, das Kind will er nicht mehr. Und da war für sie das eigentlich jetzt die Sache vorbei. Mhm. Aber sie kriegt nicht aus der Wohnung raus. Ich wollte eine kurze Zwischenbemerkung, wenn das so nicht mehr stimmt zwischen den beiden, dass sie dann überhaupt nochmal schwanger geworden ist von ihm. Ja, das ist komisch. Finde ich auch. Ist da Gewalt in auch im Spiel, in der Beziehung? Nein, sie haben sich mal geschlagen. Beide, also haben sich wirklich geschlagen. Aber das war, bevor das erste Kind da war. Ah ja. So, nun erzähl mal weiter. Dann hat er seinen Freunden von dieser Geschichte erzählt. Genau, er hat seinen Freunden erzählt. Was sind das für Freunde? Das sind Rechte. Rechte Bombenleger, hat er gesagt. Ah. Ne, und die haben sie am Herrentag mitgenommen. Die musste mitgehen, ne, mit ihrem Freund und den Kindern und so. Und dann haben sie irgendwann zur Seite genommen und sie quasi bedroht. Dass sie nicht verlassen darf, weil es schon so lange ist und so, ne? Und haben gesagt, wenn sie mich noch mal sehen oder so, mit dir, ne, dann ja, wollen wir was antun. Also diese Freunde haben die Frau bedroht, dass sie dir etwas antun wollen. Ja, und wenn sie das irgendjemand erzählt, ne, egal ob mir oder der Polizei, mhm, dann tun sie was an. Dann kriegt sie Schläge. So im Großen und Ganzen habe ich nichts dagegen, wenn ich Schläge kriege oder so, weißt du? Bitte? So im Großen und Ganzen habe ich nichts dagegen, wenn ich Schläge kassieren würde. Mhm. Bloß das Ding ist, ich weiß genau, wie sie reagieren würde, wenn nur das passiert, was sie schon gesagt hat. Mhm. So, jetzt steht eine große Drohung im Raum. Sie wird quasi bedroht und du wirst auch bedroht, wenn das weiterläuft. Ja. Was hat sie denn zu denen dann gesagt, als die diese Bedrohung ausgesprochen haben? Sie hat angefangen zu heulen natürlich, ne? Und sie hat noch alles erklärt, dass, ne, dass sie mit ihrem jetzigen Partner nicht mehr zusammenleben will und sie ist nicht mehr kann, sie hat sich nicht verliebt und sie würde sich auch, wenn sie jetzt auf mich losgehen würde, die Typen, würde sich vor mir stellen und würde Aufschläge kassieren, aber das will ich dann auch wieder nicht. Und wenn mir was kassieren würde, würde sie was sagt, das Leben wahrscheinlich nehmen. Ja. Was sagt denn ihr Freund dazu, dass sich die Freunde einmischen in die Sache? Gar nichts. Er stand daneben, hat gar nichts gesagt. Also wird ihm das recht sein, natürlich. Das wäre ihm recht, ja. So. Weil von meiner Seite aus, also ich sehe das so, dass er sie nicht liebt, er will da nur beschützen oder er möchte nicht alleine sein. Du musst ein bisschen deutlicher sprechen. Ich verstehe dich im Moment gerade mal nicht so ganz gut. Sag so den letzten Satz nochmal. Also ich sehe das so, dass er sie nicht wirklich liebt. Mhm. Dass er sie eigentlich nur besitzen möchte oder nicht alleine sein möchte. Verstehe. Welche Gefühle hat sie denn zu ihm noch? Gar keine mehr. Gar keine, sie will weg. Das Einzige, was die beiden verbindet, sind die Kinder. Wie alt sind die Kinder? 4 und 1 Jahr. Mhm. Und so. Die Kinder, die habe ich schon mit zum Kindergarten gebracht und so, ne, am Anfang. Und ich war mit ihr und den Kindern auch schon mal unterwegs und so. Und der ältere Sohn, der hat ADHS und der hat mittlerweile zu mir mehr Vertrauen als zum eigenen Vater. Ne? Ihr wart aber wahrscheinlich unterwegs, noch bevor diese Drohung ausgesprochen wurde. Ja, ja, danach nicht mehr. Das können wir gar nicht mehr machen. Wann ist denn diese Drohung ausgesprochen worden? Erst am Donnerstag, Herrentag. Und seitdem hast du sie nicht mehr gesehen? Doch, heute. Erst in der Klinik wieder. Hm. Das heißt, in der Klinik habt ihr so euren abgeschlossenen Raum. Da geht das. Ja, es geht. Wir machen sich so offensichtlich, ne? Deswegen den Therapeuten das nicht so gut gesehen, weil es könnte Therapie hinterher sein. Okay, aber die anderen, die euch bedrohenden ja. Menschen sehen, kriegen das ja nicht mit, was ihr da in der Klinik miteinander macht oder das. Nee, ja, das ist das keiner. Wie soll es jetzt weitergehen? Ja, das weiß ich halt nicht. Mhm. Was hat sie denn gesagt? Ich habe sie gefragt, ob es lieber wäre, wenn wir es beenden wollen. Mhm. Und dann hat sie lange von zu Hause gesagt, nein, sie möchte es nicht. Mhm. Sie möchte das nicht irgendwie beenden. Sie braucht das und sie liebt mich und ich möchte aber auch eigentlich beenden, aber ich möchte auch nicht, dass ihr was passiert. Wie ernst nimmst du diese Drohungen? Sie nimmt es sehr ernst. Ich hingegen, ja, ich nehme es nicht, ich nehme es schon ernst, aber eigentlich so gesehen interessiert es mich nicht genau wirklich, was mir passiert. Ja, das sagst du jetzt. Wenn du zusammengeschlagen in der Ecke liegst, dann sagst du andere Sachen. Ich weiß, warum ich in der Therapie bin. Mhm. Mensch, Ronny, das ist aber eine Situation. Das ist eine Situation. Eigentlich müsste sie jetzt erstmal ihr Leben regeln. Ich dachte gerade so, während du erzählst, wenn das so eine schrecklich spannungsgeladene Lage ist, in der sie da existiert, müsste sie ihre beiden Kinder nehmen und in ein Frauenhaus gehen. Ja, das habe ich auch gesagt. Aber sie sagt, das darf sie nicht, weil der Mann, also der Vater der Kinder, hat ein Sorgerecht. Hat das auch ein komplettes Sorgerecht für die Kinder. Also die teilen sich das, ne? Ja, okay. Aber sie kann natürlich zunächst mal in ihrer Not auch mit den Kindern dahin fliehen und dann wird man sehen, wie sich die Sache entwickelt, dass sie erstmal in einem Schutzraum ist. Ja. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Und was dich anbelangt, wenn solche Schritte jetzt eingeleitet würden von ihr oder gemacht würden von ihr, würde ich mich an deiner Stelle auf jeden Fall auch bei der Polizei melden und die Geschichte mal erzählen. Damit das schon mal aktenkundig gemacht wird, dass es eine Bedrohungslage gibt. Die werden noch nichts unternehmen können, aber die werden dich beraten und werden vielleicht auch ein Auge auf dich haben. Ja. Eigentlich muss sie jetzt eine Entscheidung treffen, was sie will. Habe ich ja auch schon gesagt, das wissen auch alle. Das haben wir also in der Gruppe, ne? Wir sind ja in der Gruppe da. Mhm. Und wir haben das alle besprochen, die sehen es auch alle, ne? Mhm. Die sehen auch, wie gut es uns beiden das tut, dass wir uns zueinander gefunden haben und so. Und sie haben alle haben gesagt, sie muss sich von ihm trennen und sie muss eine Entscheidung treffen. Mhm. In der Gruppe, also in der Tagesklinik, in der Gruppe wurde auch über die Bedrohung gesprochen. Nee, gar nicht. Das weiß jetzt nur eine Therapeutin, weiß das. Mhm. Ansonsten wissen es noch zwei, drei andere Patienten da. Mhm. Aber Ronny, weißt du, das muss sie natürlich für sich entscheiden und diesen großen Schritt muss sie machen. Das ist ja auch ein Riesenschritt für sie. Sie ist 7 Jahre mit dem Mann zusammen. Das sind feste Strukturen, die beiden haben, Sicherheiten auch. Da sind Kinder im Spiel, das ist ja alles schwierig. Aber wie gesagt, wenn du das so schilderst, dass da doch so eine Bedrohung eventuell da ist, wo man Angst um Leib und Leben hat, ist das Frauenhaus immer zunächst die beste Adresse. Habe ich auch schon vorgeschlagen, Frauenhaus. Hat gesagt, nee, das will sie nicht. Dann kann man sie natürlich dann zu nicht drängen, das ist ja ganz klar. Nee. Aber es kann ja auch nicht so heimlich weiterlaufen zwischen euch beiden. Nee, es geht doch nicht so bald, ja, weil auch zumal die Therapie so bald zu Ende ist. Mhm. Ich finde, so schwer es auch ist für dich, ich finde, du müsstest ihr sagen, wir können erst eine Zukunft planen, wenn du in deinem Leben neue Weichen gestellt hast. Wenn du das kannst, würde ich mich erstmal eine Weile zurückziehen, bis sie ihr Feld sortiert hat. Ich weiß, das ist schwerer gesagt als getan, wenn man verliebt ist. Ja, aber weil ich würde dann auch sehr traurig sein. Ich möchte sie nicht verletzen. Ich mache mal einen anderen Vorschlag. Ihr beiden seid in einer, das ist ja fast ideal, ihr seid in einer Tagesklinik, ihr seid in einer therapeutischen Behandlung. Thematisiert doch diese Situation auch mit der Bedrohung mal in dem geschützten Raum der Therapie, mit dem Therapeuten zusammen. Das habe ich ihr vorgeschlagen. Sie hat jetzt einer Therapeutin erzählt und sie hat morgen ein persönliches Gespräch mit ihrer Therapeutin. Okay. Und ich habe sie gesagt, sie muss es ansprechen, sonst werden wir keinen Weg finden, sonst ja, sehr wird sie gut. auch keinen Weg finden. Sehr gut. Das finde ich einen guten Plan. Ich glaube, das ist der Weg, Ronny. dann bleibt mir wirklich zu wünschen, dass sie eine Lösung für sich findet und dass sie einen guten Schritt schafft und dass sie Mut hat und vor allen Dingen, dass euch nichts passiert. Ja. Ich drücke von Herzen die Daumen. Danke. Kann ich noch bitte ein Autogramm von Ihnen haben? Sehr gerne, Rolli. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, okay, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. Einer 35 haben wir. Das ist eine gute Zeit, euch das Thema am Mittwoch für Mittwoch zu nennen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema anonymer Sex. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die Fans sind von Parkplatz-Sex, von Gangbang-Veranstaltungen, von Sex-Partys, von Bareback-Sessions und. Also überall da, wo anonymer Sex stattfindet und ihr dabei seid und ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, nur zu. Meldet euch unter domian@wdr.de. Unser Thema am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch, Donnerstag, anonymer Sex. Und ihr könnt mailen oder eben auch am Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Jetzt geht's weiter mit der Feinthemen Nacht. Und hier ist Sigrid. Sigrid ist 63. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sigrid. Ja. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, also ich habe ein Problem und zwar haben sich in meiner Wohnung Sachen verändert, die ich nicht erklären kann. Also ich muss dazu sagen, meine Mutter ist im Februar gestorben und 4 Wochen später, ist bei mir die Schlafzimmertür zugegangen, obwohl kein Durchzug da war. In der Nacht? Die Tür ist sie in der Nacht zugegangen, die Tür? Ja, nachts. Also ich war noch so halb wach und dann ist die Schlafzimmertür zugegangen und hatte erst vermutet, da ist Durchzug. Bin dann aufgestanden, habe geguckt, aber es war alles geschlossen und ist die Tür denn zugefallen? Lass mich fragen. Ist die Tür zugeknallt, zugefallen oder leicht? Nein, die ist geschlossen worden, so sanft zugezogen. Mhm. Mhm. Und was ist weiter passiert? Dann habe ich einen Tag mir mittags oder nachmittags ein Brötchen aus dem Gefrierfach gelegt, mit auf die Brötchentüte und abends um 21:45 war ich circa wieder zu Hause und wollte mir dann mein Brötchen schmieren. Daraufhin ist dann habe ich gesehen, dass die Brötchentüte voller Öl war und dann habe ich gedacht, wie kommt denn das Öl dahin oder dass die sah ja fettig aus. Hab dann aber gefühlt, weil ich dachte, vielleicht ist es auch Wasser, aber die Tüte war wirklich fettig. Hab die dann ins Altpapier getan, also hatte schon ein ganz mulmiges Gefühl dabei. Mhm. Und wollte mir dann mein Brötchen schmieren und dann habe ich über dem Herd die Dunstabzugshaube angemacht, das Licht, und habe gesehen, dass nicht nur auf dem Herd, sondern die Arbeitsplatte voller Öl war. Einen Tag später war dann bei mir im... Kann es nicht sein, dass du das Öl irgendwie verkleckert hast, ohne es bemerkt zu haben? Nein, ich koche selber nicht. Mhm. Also ich lebe alleine und ich koche für mich nicht. Mhm. Kann es sein, dass irgendwas aus der Abzugshaube, das nein. ist da Öl? Ist nein, nein, ich habe ja gar kein Öl gebraucht. Mhm, also ich habe immer Öl im Haus, aber ich habe es noch nie gebraucht. Okay, erzähl mal weiter, was noch passiert ist. Ja, dann ist bei mir, ich habe einen Glastisch und habe auf dem Glastisch so schwarze Platzdeckchen liegen. Mhm. Und die, da fehlte eins. Mhm. Ich hab's dann gesucht und hab's unterm Sessel wiedergefunden. Der Sessel steht aber 3 Meter entfernt davon. Und du lebst alleine in der Wohnung? Ja. Und es hat auch niemanden Schlüssel. Ich habe daraufhin dann das Schloss austauschen lassen. Weil du die Vermutung hattest, dass doch vielleicht jemand drin war? Ja, das war so der erste Verdacht, weil alle, also ich hatte das dann einer Freundin erzählt und dann sagte, ja, vielleicht war doch jemand in der Wohnung. Aber irgendwie habe ich es nicht geglaubt. Ist denn noch was passiert? Ja, dann hatte ich mir einen neuen Anorak gekauft. Die Jacke, die habe ich noch nie angehabt, die war, oder einmal angehabt, die war aufgeschlitzt und die war nicht aufgerissen, die war aufgeschlitzt. Mhm. Und ich habe dann bei einer Freundin geschlafen, und weil ich mir einfach Angst habe in dieser Wohnung. Und waren das jetzt die Dinge oder gibt's noch was? Ja, es ist. Ich habe dann noch mal meine Freundin gebeten, bei mir zu übernachten. Mhm. Und sie hat dann auch bei mir geschlafen. Also ich bin dann schon ins Bett gegangen. Sie war noch im Bad, ist dann auch ins Bett schlafen gegangen. Und dann habe ich, wir waren beide noch wach, habe ich Schritte gehört. Und dann dachte ich, ach, die ist noch mal aufgestanden. Nee, ich habe gedacht, nee, stimmt gar nicht. Ich habe gedacht, unterm Schlafzimmerfenster geht jemand her. Mhm. Und am nächsten Morgen sagte sie zu mir, warst du noch mal auf? Hast du was getrunken? Nee, ich sage, ich war nicht mehr auf. Da sagt sie, ich habe doch jemanden vorbeilaufen hören. Ja, ich sage, das habe ich auch gehört, aber das war wohl draußen. Habe aber dann am nächsten Tag festgestellt, dass das Schlafzimmerfenster geschlossen war. Und sie hatte auch unter der Tür einen Lichtschein gesehen. Vielleicht unter der Tür, also in der Wohnung. Ja, unter der Gästezimmertür. Mhm. Also ich habe ein Schlafzimmer und ein Gästezimmer. Sie hat dann einen Lichtschein, hat sich aber auch nichts dabei gedacht, weil sie dachte, ich hätte mir was zu trinken geholt. Deine Mutter ist im Februar gestorben. Ja. Siehst du von irgendwie... Von ihr habe ich dann irgendwann mal geträumt. Und ich habe einen Schrank aufgemacht, einen weißen Schrank, den ich eigentlich gar nicht habe. Da, wo dieser weiße Schrank im Traum stand, da ist eigentlich der... Stromkasten, also dieser ist Stromkasten, ne, mit den Sicherungen. Ja, ja. Mhm. Ja, den habe ich aufgemacht und da stand meine Mutter in voller Lebensgröße vor mir. Aber im Traum. Bitte? Im Traum. Ja, ja, ja. Mhm. Und ich habe sie angeguckt und habe nur gefragt, was willst du hier? Sie hat keinen Ton gesagt und hat mir nur eine runtergehauen. Und dann habe ich sie gefragt, was soll das denn? Daraufhin hat sie wieder nichts gesagt und ich habe sie dann gefragt, ob sie fürs Öl und für das Deckchen verantwortlich ist. Da hat sie gesagt, nein, und hat nur noch gesagt, und jetzt gehe ich zu den anderen, und dann bin ich wach geworden. Also die anderen, das waren dann meine Geschwister. Ich habe noch zwei Geschwister. Und war da auch irgendwas? Mm-mm. Nee. Also du bringst jetzt diese seltsamen Vorkommnisse in Zusammenhang mit dem Tod deiner Mutter. Ja. Glaubst du, dass deine Mutter in der Wohnung spukt? Ich weiß es nicht. Also ich denke, dass es zwischen Himmel und Erde irgendwas gibt, was man nicht erklären kann. Mhm. Also, ja, das mag sein, aber es gibt, das mag sein, das glaube ich auch. Aber man kann extrem viel erklären. Ja. Und ich glaube, man muss ganz, ganz, ganz akribisch überlegen und nach Ursachen suchen, bis man dann irgendwann aufgibt und sagt, das kann man nicht mehr erklären. Ich habe die Aber es sind, es sind ja auch seltsame Spukvorkommnisse. Da schlitzt, da wird die Jacke aufgeschlitzt, da fehlt, da liegt Öl auf oder Öl. Das sind alles so, ich habe mich ja erst gar nicht getraut, irgendjemandem davon zu erzählen. Ein merkwürdiger Spuk. Ja. Und das schwarze Tischdeckchen liegt auf der Erde. Unterm Sessel. Unterm Sessel, ja. Unterm Sessel. Und wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter? Eigentlich ganz gut. Was heißt eigentlich? Ja, in den letzten Jahren besser, in der Jugend und ja. Ist deine Mutter in dieser Wohnung gestorben? Nein, meine Mutter kannte meine Wohnung gar nicht. Ach, was für ein Verhältnis hattet ihr denn? Meine Mutter wohnt 320 Kilometer weg. Und wie lange wohnst du schon in der Wohnung? Seit 4 Jahren. Und wie lange war deine Mutter krank? Stimmt gar nicht, 3,5 Jahre. Meine Mutter ist im Dezember ins Krankenhaus gekommen und ist im Februar gestorben. Okay, also die Jahre davor hätte sie dich ja besuchen können. Warum hat sie dich nicht besucht? Ich bin immer hingefahren. Ja, meine Mutter, die war gehbehindert und sie konnte auch nicht so lange im Auto sitzen. Mhm. Warst du bei ihr, als sie gestorben ist? Nein, meine Geschwister. Machst du dir Vorwürfe, dass du nicht dabei warst? Ich bin zu spät gekommen. Also meine Schwester hat mich nachmittags angerufen, also sie hatte auch schon so eine Vorahnung, meine Schwester ist selbstständig, sie wollte in ihr Geschäft fahren und hat gedacht, weil meine Mutter auch sehr viel geschlafen hat, ach, fährst du noch bei der Mama vorbei. Mhm. Und als sie da hinkam, stand der Krankenwagen und der Notarztwagen vor dem Altenheim, also sie hat immer gependelt zwischen Krankenhaus und Altenheim. Mhm. Und dann hat meine Schwester gefragt, was ist hier los? Und dann sagte die Schwester, ja, die Ärztin ist gerade bei ihrer Mutter. Und daraufhin ist meine Schwester dann zu der Ärztin gegangen und hat gesagt, was ist? Und dann sagte die Ärztin, ja, ihre Mutter wäre Verdacht auf Hirnbluten. Mhm. Und wir nehmen sie jetzt mit ins Krankenhaus. Und daraufhin, meine Mutter wollte aber nicht mehr schon. Mhm. Ach, bist du denn auch schnell informiert worden? Bitte? Bist du dann schnell informiert worden? Ja, ja, ja. Ich habe dann mit der Notärztin gesprochen, weil meine Schwester sagte, sie bringen meine Mutter nirgendwo mehr hin. Meine Mutter will nicht mehr. Meine Mutter möchte in Ruhe sterben. Aber du hast es dann nicht mehr geschafft, noch an ihr Sterbebett quasi zu kommen? Ja, ja, ja. Also sie wollte dann nachher nicht mehr leben. Mhm. Und ich hatte mit der Ärztin gesprochen und also meine Schwester sagte, was wollen wir im Krankenhaus mit ihr machen? Ja, wir können nichts machen, weil meine Mutter Makoma-Patientin war. Ich möchte eigentlich gerne wissen, Sigrid, ob es bei dir irgendwie ein Schuldgefühl gibt, dass du dich vielleicht nicht genug um sie gekümmert hast. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, weil ich zwischenzeitlich mal überlegt habe, ob ich zu meiner Mutter in die Wohnung gehe und bei ihr bleibe. Wann war die letzte Spukerscheinung in der Wohnung? Vor 3 Wochen. Und seit 3 Wochen ist Ruhe? Ja, ich habe ja die meiste Zeit bei einer Freundin geschlafen, habe mich jetzt gezwungen, wieder in meiner Wohnung zu bleiben. Wie lange bist du jetzt schon wieder in der Wohnung? Ich bin jetzt in der Wohnung, ja. Nee, wie lange bist du jetzt schon wieder in der Wohnung? 14 Tage. Ach so. Ruhe. Seitdem ist Ruhe. Ja, ja, es ist Ruhe, es ist nichts mehr passiert, aber ich gehe ins Bett, schlafe eine Stunde, dann bin ich hellwach und ich kann hier einfach nicht mehr schlafen. Ich bin auch beim Psychiater gewesen, der konnte mir nicht helfen, also mit dem kam ich überhaupt nicht klar, weil er hat mich gefragt, was er jetzt machen soll. Und dafür muss ich nicht zum Arzt gehen. Das sehe ich genauso wie du, Sigrid. Ja. Also ich finde, bevor man sich überlegt, ob das nun eine wirkliche, reale Spukerscheinung ist, sollte man sich erstmal vielleicht noch ein bisschen intensiver so mit der eigenen Trauer und mit der eigenen Befindlichkeit beschäftigen. Deshalb möchte ich gerne, dass du jetzt ein ausführliches Gespräch mit meiner Psychologin führst. Und die wird dich nicht fragen, was kann ich für sie tun oder wie soll ich ihnen helfen, sondern die geht da anders ran. Vielleicht kannst du die ganze Sache ja überwinden, indem du einen anderen Zugang zu deiner Trauer findest. Das weiß ich nicht, das ist jetzt nur so eine Idee. Die Heike wird das sicher mit dir nachher vertiefen. Vielleicht hören dann diese ganzen Erscheinungen in deiner Wahrnehmung auch auf. Ja. Vielleicht, wir wollen es hoffen. Ja. Dann machen wir es so, liebe Sigrid. Du legst bitte auf und die Heike meldet sich gleich bei dir. Okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ihr Lieben, noch ein Hinweis zu den Autogrammen. Wir haben im Moment Lieferschwierigkeiten, was die Autogrammkarten anbelangt. Das heißt, diejenigen, die auf Autogramme warten, müssen leider noch ein klein bisschen warten, bis der Paketmann kommt mit der Kiste der Autogramme und ich die dann fleißig unterschreiben kann. Es dauert noch ein kleines bisschen. Wir haben es nicht vergessen, keine Sorge. Hier ist Astrid. Astrid ist 35. Guten Morgen, Astrid. Ja, hallo. Liebe Astrid, grüße dich. Hallo, Domian. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist eigentlich auch Depression, aber nicht bei mir, sondern bei meinem Freund. Du klingst nämlich gar nicht traurig. Nee, also ja, quasi durch meinen Freund eigentlich schon, ja. Mhm. Das Problem ist, er hat mich da so ein bisschen jetzt mit reingezogen und ich weiß nicht, wie ich ihn jetzt nehmen soll oder was ich davon halten soll. Ein paar Grundfakten. Wie lange seid ihr zusammen? Jetzt 1,5 Jahre. Ja, und ist eine Depressionserkrankung diagnostiziert bei ihm? Ja, das Problem ist, der soziale Dienst des Arbeitsamtes hat gesagt, er müsste dringend zum Psychologen, er hätte eine schwere Depression, aber ja, wie sagt man, der ist antriebslos, der geht gar nicht aus dem Haus mehr fast. Bei keinem Psychiater gewesen, bei keinem Psychologen gewesen bisher? Nee, leider nicht, ja. Und dieser soziale Dienst, wie kommt der an ihn heran, wie ist der Kontakt entstanden? Arbeitsamt eher so. Also Okay. Die haben gesagt, ja, er soll da mal hingehen. Und dann ab und zu muss er da mal hin, sich melden irgendwie. Ah, ja, und, klar. Ja. Ja, aber irgendwie bringt das nichts. Also, das heißt, als du ihn kennengelernt hast, war er auch schon letztendlich in dieser Phase, in dieser Erkrankungsphase? Ja, aber nicht so schwierig. Also es war einfacher mit ihm. Also wie zeigt sich die Erkrankung denn zur Zeit? Na, ganz schlimm. Also der ist eigentlich nur noch vom Fernseher zu Hause, also der hat eine eigene Wohnung bei sich und wir wohnen eigentlich in einem Haus, aber quasi ist das so, als ob er 200 Kilometer weit weg wohnt oder so. Wir sehen uns zwar dann ab und zu, aber er zieht sich halt nur noch zurück. Ich weiß echt nicht, was ich da machen soll. Also er geht nicht arbeiten, nee. Er hängt den ganzen Tag zu Hause. Ja, genau. Und weißt du, was er außer Fernsehen den ganzen Tag macht? Also, ja, er geht wohl zwar einkaufen dann mal, weil er natürlich dann was braucht abends, aber das scheint mir dann auch immer so, als ob er menschenscheu ist oder so. Bei manchen Sachen kommt mir das so vor. Du sagst, ihr wohnt zusammen in einem Haus. Habt ihr schon immer in einem Haus gewohnt, auch bevor ihr zusammengekommen wart? Nein, wir haben uns kennengelernt, da wohnte er noch quasi hinten in der Nähe von Mönchengladbach. Und dann haben wir gesagt, irgendwann, ja, wir verstehen uns ziemlich gut und er musste auch raus aus dem Haus und da haben wir gesagt, ja gut, dann... Bei mir ist eine Wohnung frei, kannst du hier hinziehen. Ja, genau. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Wir, kennengelernt eigentlich übers Internet. Ja, und dann haben wir sofort irgendwie, er hat so als Bruder und Schwester quasi, haben wir immer zueinander gesagt und irgendwann haben wir, oder er hat mich dann vor die Wahl gestellt quasi und hat gesagt, ja, wie wär's denn und so, und da habe ich gesagt, also du bist ziemlich nett und du kommst auch sehr sympathisch rüber, wir haben natürlich dann auch telefoniert und alles und dann hat er gesagt, ja, okay, dann willst du dann mit mir zusammen sein quasi. Und hast du gesagt, ja? Ja, genau. Wie alt ist er? Er wird jetzt 43 im Juni. Was hat er denn beruflich früher gemacht? Er hat also wirklich mal einen guten Beruf gelernt in der Metall irgendwas. Mhm. Und also Gaswasserinstallateur hat er aber nicht zu Ende gemacht, das weiß ich. Sein großer Wunsch oder Traum ist es, Tontechniker zu sein. Tontechniker? Ja, er hat mal bei Wolfgang Petri nicht so ganz bei den Konzerten, aber er meinte, er hätte da schon mal mitgeholfen irgendwie. Mhm. Aber das ist sein Traum, aber er meint, er ist zu alt dafür. Das Alter ist sicherlich nicht mehr optimal, aber wenn man so einen Traum hat und sich richtig auf den Hosenboden setzt, könnte man das sicherlich auch noch schaffen. Quereinsteiger. Wie lange ist er ohne Arbeit schon? Also da müsste ich raten. Ich glaube, das sind jetzt mittlerweile schon 3-4 Jahre, glaube ich auch schon. Also, wenn er sich jetzt so zurückzieht und obwohl ihr in einem Haus lebt und das alles so distanziert ist, wie oft siehst du ihn denn dann überhaupt? In der Woche, sagen wir mal. Wir haben uns heute wohl noch gesehen. Also wir sind zusammen in eine Stadt gegangen, dann ist das so irgendwie ein paar Stunden und dann habe ich das Gefühl, er muss dann unbedingt schnell wieder am Fernseher nach Hause. Das heißt, ihr schlaft dann auch nicht zusammen in einer Wohnung? Nee, also ich versuche das auch immer wieder, dass er mal bei mir schläft, weil er hat eigentlich nur so eine Schlafcouch, so eine unbequeme, auch so eine ältere. Und ich sage, ich habe ein Futonbett, das ist doch viel bequemer. Und dann sagt er immer, nee, ich will bei mir lieber schlafen. Er zieht sich quasi wirklich zurück. Also wie oft habt ihr denn Sex? Oh, also in dem Sinne zieht er sich auch sehr zurück, muss ich sagen. Vielleicht manchmal jeden Monat oder manchmal dann auch sogar jeden zweiten oder dritten. Also das ist nicht viel. Er meint immer, er hat keine Lust mehr. Ich hatte gerade gefragt, wie oft ihr euch seht. Hast du gesagt, naja, heute haben wir uns zufällig gesehen. Wie viel Mal ist das denn so in der Regel in der Woche? In der Woche 3 Mal so intensive, ein paar Stunden. Obwohl ihr in einem Haus wohnt. Ich sag das nochmal. Ja. Astrid, das ist ein sehr unglücklicher Zustand, in dem du da lebst, glaube ich. Oder der ganze Zustand ist sehr unbefriedigend für alle. Der ist für dich, finde ich, nicht zumutbar auf Dauer. Und ich finde, du müsstest da auch eine Grenze ziehen und ihm sagen, pass mal auf, wenn du nicht erste Schritte zur Selbsthilfe unternimmst, sprich, wenn du nicht zu einem Psychiater oder in eine Therapie gehst und dich behandeln lässt, dann bin ich weg. Ich finde, das Recht hast du. So, ich sag's mal überspitzt, vegetierst du ja so nebenher. Was ist das für eine absurde Beziehung? Ihr wohnt in einem Haus und seht euch vielleicht 3 Mal die Woche 2 Stunden. Und Sex gibt's schon überhaupt nicht. Er sagt immer, er hat auch keine Lust mehr an irgendwas halt, so auch jetzt an Sex und so. Und dann sage ich immer, ich kann das nicht verstehen. Mhm. Ich kenne so einen Mann nicht. Ne? Mhm. Das ist ein Indiz dafür, dass es ihm wirklich sehr schlecht geht und dass er richtig tief eingesunken ist in die Erkrankung. Aber da gibt es nur die einzige Möglichkeit, dass er zu einem Arzt oder Therapeuten geht. Nur so geht es. Oder in eine Klinik geht. Er unterdrückt das ja auch viel mit Alkohol oder nimmt viel Schmerztabletten auch noch dazu. Astrid, ich rate dir dringend, da für dich jetzt eine Grenze zu ziehen. Sonst gerätst du da als Co-Abhängige mit in diese Erkrankung rein. Ja, klar, das ist meine Psychologin. Und irgendwann geht es dir eben auch sehr schlecht. Deine Psychologin? Ja, die hat auch schon mal davon, ich habe die jetzt zwar nicht mehr, aber die hat auch schon mal gesagt, ich sollte besser vielleicht mich von dem trennen. Ich habe doch gesagt, aber ich liebe ihn sehr, das ist das Problem. Okay, also ich habe dir gesagt, was ich denke. Ich finde gut, wenn du nochmal mit meiner Psychologin sprichst. Ja, das wäre gut. Kriegst du noch eine Meinung. Und da wünsche ich alles Gute, ich bitte dich aufzulegen und Heike ruft dich gleich an. Ja, okay, danke schön. Astrid, alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist die Nadine. Nadine ist 26. Guten Morgen, Nadine. Ja, hallo, Domian. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay. Leg los, weswegen rufst du an? Genau, ich rufe eigentlich an, weil ich auf die Hilfe deiner Zuhörer bzw. Zuschauer hoffe. Mhm. Ich habe seit über 10 Jahren jetzt einen Ausschlag an beiden Händen und es wurde bisher eben noch nie, also ich war bei mehreren Ärzten schon, mehrere Hautärzte und es gab verschiedene Diagnosen, also von Neurodermitis über Bakterien bis hin zu hormonellen Störungen oder Stress, aber es wurde eben nie so wirklich die Ursache gefunden. Mhm. Und ja, also es schränkt einen eben schon auch sehr im Leben eben ein. Also teilweise wollte ich auch gar nicht mehr wirklich das Haus verlassen, weil es eben so schlimm aussah und man komisch angeschaut wurde. Beschreib doch mal, wie das an den Händen aussieht bei dir. Genau, also man kann es vielleicht so ein bisschen wie so eine Art Pickel vorstellen, also es sind eben so kleine Huckel, die dann eben rot werden. Sind die in der Hand und außerhalb? Also es ist auf der Handoberfläche. Auf der Handoberfläche, innen drin nicht? Nee, genau, nur obendrauf, genau. Und endet am Gelenk? Genau. Mhm. Und es juckt eben auch, vor allen Dingen auch nach dem Duschen, also wenn eben Wasser rangekommen ist dann teilweise. Mhm. Und es nässt auch teilweise. Mhm. Und ich habe jetzt eine Cortisoncreme, womit ich es jetzt so einigermaßen in den Griff bekommen habe. Mhm. Aber wie gesagt, es geht eben nie ganz weg. Und ja, ich habe eben gehofft, dass wenn vielleicht jemand gerade zuhört, der vielleicht ähnliche Beschwerden hat und vielleicht irgendeinen Tipp für mich hat, dass der sich vielleicht bei dir melden könnte. Genau, das kann derjenige sehr gerne machen, unter domian@wdr.de. Noch eine kurze Frage. Die Ärzte, in welche Richtung haben die denn, du hast es gerade schon gesagt, aber was glaubst du vielleicht, welche Richtung stimmen könnte? Also ich denke, dass es vielleicht schon irgendwie eine Allergie ist. Also das ist eher so meine Vermutung, aber wie gesagt, es kam bei einem Allergietest bisher noch nichts Verlässliches dabei raus. Gut, du hast es jetzt relativ kompakt beschrieben. Wer eine Idee hat, bitte mailen, domian@wdr.de. Wir geben es an Nadine weiter. Ich wünsche dir und hoffe sehr, dass was dabei rumkommt, Nadine. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Danke. In der Technik heute Nacht, Volker Thake. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich freue mich auf euch und jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und sage bye bye. Bis morgen. Tschüss.